Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge Nummer 65. Ja. Was? Moment. 65, yeah. Und ich darf wie immer ganz herzlich den Mo begrüßen und natürlich alle Leute, die zuschauen hier im Livestream. Immer übrigens montags ab 18 Uhr live. Ja, der Also Uncast. nicht 18:05 Uhr, so wie jetzt, oder 18:04 Uhr, so wie jetzt, wie gerade eben, sondern um 18 Uhr. Genau. Außer jemand kriegt wieder einen Nervenzusammenbruch, dann wird es ein bisschen später. okay, und ja, was haben wir an Themen? Sag mal, bevor wir zu den Themen kommen, müssen wir Hier noch haben wir was. ein Thema zum Beispiel, Ja. wie man hier ganz klar an dem Videobild erkennen kann. Ich habe es ja schon versprochen, heute sprechen wir über die Android-User. Ja, genau, das Magazin, ganz genau. Und aber bevor wir zu all dem kommen, müssen wir halt was loswerden. Ja, also der Mo hat mich da auch richtig so ein bisschen dazu gedrängt, dass wir das machen. Ist okay. Ich würde mich mit zurückhalten. Es geht um den Tod von Steve Jobs. Ja, da ist das ganze Internet voll davon. Und Mo, möchtest du auch noch was dazu sagen, glaube ich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind zwar hier Androiden, aber dennoch sollte man oder möchte ich den Anhängern von Apple auch so ein bisschen mein Beileid hier kundgeben. Viel möchte ich über Steve Jobs jetzt nicht loswerden, was seine Person betrifft, aber ich kann mir vorstellen, bei euch herrscht eine riesige Trauer und kann nur sagen, es geht sicherlich weiter und ja, Eben. also. Also, ich halte mich da mal dezent zurück. Ich habe schon in der RIOS-Wochensicht gesagt, also, wenn man den Angehörigen ja, nichts Vernünftiges sagen kann, keinen Trost spenden kann, und wenn man eine Person nicht gekannt hat, dann sagt man am besten nichts dazu. Wie ich zu einem Businessmensch Steve Jobs gestanden habe und immer noch stehe, das wisst ihr sicherlich, das habe ich mehr als einmal gesagt. Und der Tod von Steve Jobs ändert daran überhaupt nichts. Ich bin halt ganz, sagen wir mal, kein Heuchler und ja, und deswegen habe ich eigentlich auch nichts weiter dazu zu sagen. Ne? Also ich fühle auf jeden Fall mit den Leuten, den Steve Jobs eben nahegestanden hat. Tut mir leid, die Apple-Fans sind davon nicht betroffen. Ja. Aber natürlich den Angehörigen der Familie. Und es ist natürlich auf jeden Fall, wie für jeden Menschen, egal wer, wie viele Millionen da am Tag auf der Welt sterben, ja, so gilt auch Steve Jobs natürlich. Für Steve Jobs mein aufrichtiges Beileid, aber mir auch eben nicht, weil ich ihn auch nicht gekannt habe. Ja, mein, was soll ich denn Okay. sagen? Das ist ein toller Kerl und super Mensch. Ja, soll ich das sagen? Geht ja Darum nicht. geht's doch gar nicht. Kenne ich nicht. Also, das geht ja auch gar nicht darum, sowas zu bekunden. Ja. Ja. Auf jeden Fall traurige Ja, das Geschichte. ist aber was, Irgendwie, egal das. wer stirbt, ist immer traurig Ja, und genau. insofern mein Beileid. Jupp. Und ja, jetzt machen wir weiter mit Android. Genau. Und da geht's dann rund mit, ja, jetzt ist mein Programm zu, klar. Da geht's dann rund mit dem Facebook-Phone von Motorola, das EX225 und EX226, nachdem HTC ja auch schon dieses Cha-Cha herausgebracht hat, was ja auch als Facebook-Phone hier in die Annalen der Geschichte eingegangen ist, ja, bringt jetzt auch Motorola so ein Facebook-Phone raus. Interessant ist, ob Facebook oder nicht, interessiert mich eigentlich relativ wenig, weil Facebook-Phone ist alles nur Makulatur mit den entsprechenden Apps, die es auch für jedes andere Handy gibt oder Android-Phone gibt, kann man natürlich das genauso gut benutzen. Aber was interessant ist, ist eben dieser Blackberry-ähnliche Look und Funktionalität. Das heißt, man hat unten die Tastatur und oben das Display. Nachteil ist, das Display ist natürlich relativ klein. Vorteil ist, man hat eine vernünftige Tastatur, die man auch nicht ausklappen muss, sondern immer präsent ist. Also ganz, ganz interessant für viel Tipper und Leute, die jetzt nicht unbedingt riesen Grafikorgien auf dem Display erwarten wollen. Ist halt die Konsequenz, klar, wenn man natürlich so ein BlackBerry so eine BlackBerry-Tastatur da haben möchte, sorry, dass ich das jetzt so bezeichne, aber ich finde, das sieht wirklich so aus, dann klar, dass ich die Hälfte verliere und dann halt ein kleineres Display habe. Und letztendlich, was ist noch special? Eine kleine Facebook-Taste? Oder ist das nur ein Logo? Nee, ist glaube ich eine Taste. Ja, ansonsten ist es einfach nur ein Android-Gerät. Ja, genau. Also ich meine, es wird halt so dann wohl so vermarktet, ja, Richtung Social Networks und so weiter. Ist ja auch nicht gar nicht verkehrt. Und es bietet sich halt wegen der Tastatur auch an. Wie gesagt, es wird sicherlich seine Abnehmer finden, Leute, die viel SMS schreiben, Mails checken hauptsächlich, ja, oder vielleicht chatten wollen. Egal, ob jetzt mit Facebook oder mit Google Talk oder sonst irgendeinem Anbieter. Die werden natürlich da eher Freude dran finden, weil dafür ist die Tastatur halt super gut geeignet. Ja. Habe ich mir Also auch für schon jeden überlegt, sowas als Zweitgerät. Facebook-Fan ist das sicherlich eine tolle Sache, oder? Bitte? Für jeden Facebook-Fan ist es sicherlich eine tolle Sache. Es gibt ja auch Leute, die kaufen sich World of Warcraft-Mäuse. Ja, es ist auf jeden Fall eine tolle Sache für die Leute und nicht nur eben für Facebook Benutzer, sondern eben auch für andere Social Networks. Also Google Plus funktioniert auch wunderbar drauf. Ne? So ist es nicht. Ne? Also es sind keine Beschränkungen bekannt, ja. Ja, nein, Ich keine meine, Beschränkung. wir reden ja nicht von einem Amazon-ähnlichen Konzept, sondern Genau. von einem stinknormalen Android, das ja nicht on stock, aber vielleicht nur leicht verändert Du wirst entsprechend nicht kommt. ins Oblivion gebeamt, wenn du da auf diesem Telefon andere Sachen als Facebook benutzt. Ah, Oblivion. Ah, da sprichst du gerade ein Thema an, aber das gehört hier nicht in die Sendung. Okay. Ich bin nämlich zitternd erwartend auf Skyrim. Also beim Aber nächsten jetzt. Thema, kann ich ja auch nicht versprechen, dass der Mo jetzt nicht tatsächlich sich gleich wupp ins Oblivion auflöst, ja, und Ja, weg ist. ich Weil weiß, ich weiß, ich weiß. es ist ein neues, Hätte ich doch gewartet, ja, hätte ich doch gewartet. es ist ein neues HTC Sensation auf den Markt kommen, HTC Sensation XL. Das wurde jetzt offiziell angekündigt, mit 4,7 Zoll Display und dem sogenannten Beats Audio. Ich komme dazu noch später noch genauer, weil das ist das meistzitierteste an diesem Gerät, ja, also Beats Audio, okay. Aber es hat auch noch andere Vorzüge beziehungsweise andere schöne Leistungsdaten, ja. Zum Beispiel auch ein Empfang, wenn es auf dem Tisch liegt. Ja, okay, das wissen wir noch nicht 100%. Ist das schon raus? Ist das schon raus? Nee, das wissen wir noch nicht. Nee, das wissen wir noch Das nicht. könnte genau dieselbe Antenne sein, ja. Also Na, glaube ich nicht. Also man macht einen Fehler nicht zweimal. ja, gut, ich meine, sofern HTC das als Fehler sieht, weil die sagen, das ist kein Fehler, ja. Also, ja, ich meine. Naja, also ich muss sagen, insgesamt ist die Empfangsqualität des Geräts erheblich schlechter als beim Motorola. Ja, also nochmal Ich ganz stelle kurz. oft fest, dass ich keinen Empfang habe. Nochmal ganz kurz, es geht da bei diesem auf dem Tisch legen halt hauptsächlich um dieses die Wi-Fi, um die Wi-Fi-Verbindung, ne? Genau. Und nicht etwa das 3G-Netzwerk, das muss man auch sagen. Gut, also 1,5 GHz Single-Core-Prozessor, ja. Das verstehe ich jetzt wiederum nicht, warum kein Dual-Core? Das ist mir einfach ein Rätsel. Ja, das ist allerdings wahr. Also von daher ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, ja. Aber tatsächlich ein Single-Core-Prozessor, allerdings mit 1,5 GHz, 768 MB RAM und ja, 720p HD-Kamera, Dual-LED-Flash, 16 GB Speicher eingebaut und ja, Micro-SD-Karte ist natürlich klar bei HTC. Und was eben als Besonderheit da genannt wird, ist einmal eben dieses Beats Audio System und was ist das HTC Watch, mit dem man TV-Shows und so weiter sehen kann. Das gilt bestimmt nicht für unsere Märkte. Ich wollte gerade sagen, in Deutschland kannst du es abhaken. Die Kamera ist immer eine 8-Megapixel-Kamera mit einem F2,2 28 mm Weitwinkelobjektiv. Ja, und das hört sich jetzt so schlimm an. Oh, Objektiv, es ist also, naja, das, was man eben beim Handy als Objektiv bezeichnet. Ne? So, aber immerhin, es verspricht schon mal, dass die Bilder einigermaßen sind, die man damit macht. Und ich weiß allerdings auch ehrlich nicht genau, ob das nicht genau dieselbe Kamera ist, die auch beim HTC Sensation, also die normale Version, drin ist. Anders aussehen tut es auf jeden Fall. Ob es das auch in anderen Farben gibt, weiß ich nicht. Ich sehe jetzt hier eine Abbildung, ein schönes Weiß. Und auch die Rückpartie sieht etwas anders aus. Und das Beats Audio Logo ist also auf der Rückseite also auch präsent. So, und jetzt habe ich jetzt 10-mal hier Beats Audio gesagt, ja, so wie das die Presse auch immer so schön sagt. Was ist Beats Audio? Jetzt werden einige wahrscheinlich total enttäuscht sein. Das ist keine neue Technologie, die in den Handys eingebaut ist und aus 128 Megabit oder Kilobit Sekunde MP3s auf einmal Studioqualität produziert, ja, sondern das ist, und jetzt kommt wahrscheinlich die herbe Enttäuschung, ein Headphone. Also so ein Kopfhörer. Fertig. Das ist ein spezieller Kopfhörer, ja, der hat eben der hat eben ein bisschen Technologie drin, um eben bestimmte Frequenzen zu verstärken, wohl auch filtern und so weiter, so damit sich das Audio, also der Ton richtig gut anhört, ja. Inwieweit dieses System jetzt mithalten kann, zum Beispiel mit Kopfhörer von Shure oder die höherpreisigen Sennheiser-Modelle. Das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Da fehlt mir einfach so ein bisschen die audiophile Ader dazu. Außerdem habe ich das Beats Audio noch nicht gehört. Ich bin also auf das angewiesen, was da so gesagt wird darüber. Auf jeden Fall wurde das Ganze von Dr. Dre entwickelt. Das ist so ein Hip-Hop-Musiker. Und auch andere Stars sind da ganz Feuer und Flamme von diesem System, ja, so Lady Gaga, P. Diddy, Justin Bieber und so, alle fahren auf dieses Beats ab, ja, von Dr. Dre, und HTC hat sich jetzt auch einen Anteil gesichert an dieser Firma, also gehört auch jetzt zum Teil HTC, und die machen auch für HP übrigens die Soundsysteme in einigen Notebooks und so weiter und so weiter. Also was hältst du davon? Kannst du dir vorstellen, dass alleine mit Technik, die in einem kleinen, mini kleinen Gehäuse zwischen Kopfhörer und Handy ist, da irgendwie was nennenswert verbessert werden kann? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also man hat ja schon aus der normalen TV und, sag ich mal, Entertainment-Szene einige Entwicklungen erlebt, die nur darin begründet sind, dass bestimmte Frequenzen benutzt wurden. Nehmen wir zum Beispiel THX, das ist so ein ganz gutes Beispiel. THX ist ja keine komplett neue Technologie gewesen, sondern einfach nur die Nutzung von bestimmten Frequenzen und eine Anpassung darauf. Und warum soll man auch sowas nicht mit einem Headset machen können? Das Komische ist Also halt. ich kann mir vorstellen, dass da schon durchaus qualitativ was Besseres dabei rauskommen kann, wenn man alles aufeinander abstimmt. Und ich denke, das ist reine Abstimmung. Ja, das Problem ist nur, dass dieses Beats Audio System, also diese Headsets, sage ich, diese Kopfhörer, die werden ja auch separat verkauft. Also die kannst du dir kaufen, kosten um die 100, 120 Euro. Und wie soll da halt an jedem Gerät funktionieren? Jetzt ist natürlich die Frage, wie so ein Gerät wie jetzt die HTC Phones werden groß vermarktet mit Beats Audio und so weiter. Ja gut, dann nehme ich das Headset und steck's an ein anderes beliebiges Handy und dann habe ich auch ein Beats Handy oder wie. Also das ist schon ziemlich Darf ich noch mal seltsam. zurückgreifen auf den Vergleich, den ich eben gezogen habe? Zum Beispiel, ich gehe mal wieder auf das THX. Ich kann eine THX oder konnte damals eine Anlage kaufen, die THX zertifiziert ist. Konnte aber dennoch, ja, das Material auch abspielen an einer Anlage, die nicht THX zertifiziert war. Mit einem vielleicht ähnlichen Ergebnis, aber halt eben nicht mit einem perfekten Gut, aber Ergebnis. das würde ja Und voraussetzen, dass tatsächlich hier irgendwas anders in diesem Handy drin ist und da gibt es noch keine Bestätigung dafür. Also das heißt, das ist ein ganz normaler Audioausgang und daran und mitgeliefert wird eben ein 120 Euro teurer Kopfhörer von Beats Audio. So ist Ja, das, wie gesagt, wie ich verstanden habe. wir können nur spekulieren, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da eine gewisse Anpassung schon da ist. Sonst wird man ja nicht dieses Hand-in-Hand-Spiel machen, Also dass ich man glaube, das halt ist eben gewisse Marketing. Grundeinstellungen darauf schon festlegt. Nein, ich glaube, das ist Marketing, weil wie gesagt, diesen Kopfhörer gibt es ja auch einzeln zu kaufen für jedes Gerät. Also Beats Audio von Dr. Dre, das ist lediglich ein Kopfhörer und den gibt es für jedes Gerät zu kaufen. So wie man sich einen Shure Kopfhörer kaufen kann und konnte es an jedes Gerät anschließen. Wenn aber der Audioausgang an diesem Gerät ja Mist ist, dann hilft auch der Kopfhörer nichts mehr. Ne? Mhm. Also ich denke, das ist ein Punkt, den man vielleicht noch ein bisschen mehr vertiefen müsste. Mhm. Und da vielleicht noch ein bisschen recherchieren müsste, um zu gucken, ob es dann nicht doch irgendwelche Spezialitäten gibt, worauf ein Gerät spezifiziert, beziehungsweise worauf. Also ich habe da ziemlich recherchiert. Sein müsste, um 100% die Qualität zu bekommen, die man haben möchte. Also ich habe da schon ziemlich recherchiert. Gesehen habe ich jetzt nichts. Wenn das jemand besser weiß, nur her damit. Zum Beispiel, ob eben tatsächlich in diesen HTC-Geräten dann irgendetwas anderes drin ist, eine andere Komponente oder softwaremäßig vielleicht etwas getrickst wird, damit spezielle eben Voreinstellung oder sowas. Genau, keine damit Ahnung. Eben da vielleicht dieses Beats Audio nicht mehr als Makulatur ist oder eben, dass da eben nur ein teures Headset mit dabei ist. Ja, die hätten vielleicht auch können das Handy mit dem Shure-Logo hinten drauf machen und eben ein Shure-Headset mitliefern. Ja. Also das ist, ich weiß nicht. Also hätte ich wenn auch ich nichts da dagegen. Shure ist recht gut. Ja, wenn ich da falsch liege, meldet euch und vor allem, wie denkt ihr, kann dieses Beats von Dr. Dre tatsächlich mithalten mit diesen Größen von Shure und Sennheiser in den High-End-Bereichen oder denkt ihr eher nicht? Das würde mich mal interessieren. Es gibt manchmal schon Außenseiter, die ganz gute Qualität machen. Man darf nicht vergessen, dass so Firmen wie Plantronics auch mal Außenseiter waren. Naja. Plantronics war mal absoluter Außenseiter und ist dann mit genial guter Qualität groß geworden. Ja, und jetzt sind sie wieder bei der Low-End-Qualität angelangt. So, ja, sie sind geteilt. Also man kriegt auch High-End, aber die kostet halt entsprechend. Ja, dann habe ich jetzt was gesehen. Du sprichst hier das Thema Security nochmal an. Genau, das hat jetzt die Sicherheitsleck, weil da haben wir jetzt ein bisschen mehr erfahren. Also ich habe mich da mal reingeklemmt die Woche. Vielleicht du auch. Hast da auch vielleicht was in Erfahrung gebracht? Und nicht wirklich. Okay, also ich habe jedenfalls einiges in Erfahrung gebracht und ich bin ja immer skeptisch, war ja auch da sehr skeptisch und habe da keine Panik aufkommen lassen und es war auch gut so. Es ist tatsächlich ein Sicherheitsproblem, allerdings jetzt keine, die einen wirklich vom Hocker hauen müsste. Denn erstmal ist es so, es geht darum um ein Programm von HTC, das eben quasi Daten lockt, abspeichert. Wenn man das HTC, ein HTC-Gerät mit diesem System einrichtet, dann wird man gefragt, ob man damit einverstanden ist, dass diese Daten an HTC zur Produktverbesserung gesendet werden oder nicht. Wenn man sagt nein, werden die Daten nicht gesendet, aber das Problem ist, dass das Programm trotzdem die Daten lockt und abspeichert auf dem Gerät, aber eben nur nicht verschickt an HTC. Jetzt sind die Daten aber nun mal da und weil eben diese App dieses Sandboxing total schlecht umsetzt, ist es anderen Applikationen möglich, die lediglich Zugriff auf die Netzwerkverbindung haben, auf diese Datei zuzugreifen, die dieses Programm abspeichert und diese Daten eben theoretisch zu verschicken. Praktisch gibt es noch keine solche App oder ist noch keine entdeckt worden, die das auch wirklich tut. Und vor allem werden jetzt natürlich auch fieberhaft gesucht und aufgepasst, dass eben, wenn so eine App auftritt oder eben auf den Markt gelangen sollte, die das tut, dass es dann auch gleich gemeldet wird. Also momentan heißt es, ja, es gibt ein Sicherheitsproblem. Ja, das ist auch tatsächlich ernst zu nehmen bei den HTC-Geräten und HTC hat auch schon Änderungen angekündigt. Aber nein, der Himmel ist nicht heruntergefallen und ihr könnt euer HTC weiter benutzen. Nur vielleicht aufpassen, dass ihr Apps dass ihr keine Apps installiert, die vielleicht, wo ihr nicht 100% sicher seid, dass man der Firma auch trauen kann. Ja, weil Entschuldigung, Rio, aber ich muss jetzt lachen, weil in 90% der Fällen kenne ich ja die Firma gar nicht. Und deswegen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man solche eine App nicht installieren, wenn man die Firma nicht kennt. Oder wenn die Firma nicht ein gewisses Renommee hat. Nein, wenn die Firma nicht ein gewisses Renommee hat. Ne? Klar, natürlich, die Firma kann auch Mist bauen. Siehe HTC. Die haben einen großen Mist gebaut. Ja. Aber trotzdem kann man ja sagen, wenn man jetzt zum Beispiel die nackte Titten aus China sich installiert, ja, dass vielleicht dann die Gefahr etwas größer ist, als wenn man sich zum Beispiel jetzt, Google Maps Ein Update installiert, ja. Leo, ich muss mal ganz kurz die nackten Titten aus China deinstallieren. Ah, Mist, ne? Tja, dumm gelaufen, ne? Das zieht halt immer. So, ah, ja, okay. Jetzt sind die nackten Titten Jetzt weg. sind deine Daten wieder sicher. Ja, lese hier das Logo. Ja. Mehr brauche ich Also, nicht sagen. Panik ist nicht angesagt, aber wer auf Nummer sicher gehen will, ja, der sollte dann aufpassen, was er jetzt installiert. Wie gesagt, noch ist keine App entdeckt worden, die tatsächlich das tut. HTC arbeitet bereits an einem Patch für das HTC Sense, damit dieses Problem eben nicht mehr auftritt. Ja. Der einzige Nachschub, also das ist absolut kein Problem. Das tue ich auch HTC jetzt nicht so schlimm ankreiden. Ja, wenn die den Patch jetzt rechtzeitig noch rausbringen oder relativ schnell rausbringen, ist das voll okay. Was ich denen allerdings ankreide, ist, dass die trotzdem, dass man das Einverständnis bei der Installation verweigert, dass trotzdem noch die Daten gelockt werden. Also quasi der Unterschied nur ist, dass die nicht an HTC geschickt werden, aber trotzdem die Daten gesammelt werden und auf dem Handy abgespeichert werden. Das finde ich nicht korrekt. Und das sollte HTC unbedingt das in dem Zuge gleich mit nachbessern, weil das ist also wirklich schon grenzwertig. Also was du jetzt hier überhaupt nicht erwähnt hast, ist, dass dieser HTC Logger, heißt ja das Programm, dass der auch als Listening Server läuft. Das heißt, der hat einen Port reserviert. Also die Leute, die sich ein bisschen mit Netzwerk auskennen, verstehen, von was ich rede. Ein Listening Port heißt, dass man, wenn man diesen Port anspricht, mit dem Programm kommunizieren kann. Und das bedeutet ja wiederum, dass ich sehr wohl Möglichkeiten finden würde, auf diese Daten zuzugreifen. Wie weit jetzt natürlich da Sperren im Moment drin sind, aufgrund der Verweigerung, sage ich mal, der Speicherung am Anfang, das ist jetzt fraglich. Aber das ist eigentlich das, was mich hauptsächlich nervös macht. Nicht unbedingt, dass ein Programm drauf sein könnte, was drauf zugreift, sondern dass eventuell die Möglichkeit besteht, über das Netzwerk, also in dem Fall über das offene 3G-Netz, von einem auf das andere Gerät zuzugreifen und halt dort dann Daten zu holen. Da wurde aber noch nichts darüber gesagt. Also die Möglichkeit scheint es offenbar nicht zu geben, weil da sitzt dann wieder das Sandboxing vom Android ein, ja, glücklicherweise. Dass das also nicht so funktioniert. Das ist ja quasi, wenn ein lokaler Listening-Port gesetzt wird, kann man ja von außen nicht drauf zugreifen. Ja. Also zumindest bei Android mit einem Sandboxing-System. Allerdings, wo die eben HTC das Sandboxing anscheinend komplett außen vor ließen, war eben, dass diese Datei dann, die da abgespeichert, ja, diese Informationen, die in einer Datei abgespeichert werden, dass diese eben zugänglich sind für andere Programme. Und das ist schon, ja, schlampig. Auf jeden Fall. Gut, dann. Ja. Du hast ja auch das Thema mit Sony ja, recherchiert auch, ja, dann sag doch mal, Sony will Sony Ericsson für sich alleine haben. Unglaublich jetzt, ne? Oder loswerden, kann man erzählen, wie man will. Nein, Sony hat keine Lust mehr auf Teilung. Das ist mal einfach Fakt. Im Moment ist ja so, dass in dem Bereich Mobilkommunikation Sony und Ericsson halbe halbe haben von den Anteilen her und dass Sony da keine Lust mehr drauf hat. Das Haben die ist jetzt wirklich mal, halbe sag ich mal, halbe? Haben die die wirklich halbe halbe? Grundlage. Ich weiß Die nicht. haben halbe halbe 50% im jeder? Mobilfunkbereich, haben 50% Anteile jeweils. Okay. Und auf jeden Fall, Sony hat ja sowieso einige Veränderungen in letzter Zeit. Ja, man hat einige Veränderungen bemerkt. Und auch was das Verhalten betrifft, wenn man jetzt dran denken, wo ich gesagt habe, jetzt werden Communities auf einmal unterstützt, wo vorher Sony komplett dagegen war. Jetzt kommt dieser Schritt. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Aber anscheinend wollen die sich von dem einen oder anderen Thema nicht trennen, sondern wollen alleinherrschend werden. Also ich glaube nicht, dass sie Ericsson sollen sagen, als Ericsson haben möchten, sondern ich denke, die wollen das komplett übernehmen und Ericsson streichen. Auslöschen. Also das ist auch So das, in der. was ich gelesen habe. Also Sony möchte das Geschäft komplett übernehmen und das alleine machen. und wollen eben dieses Joint Venture nicht mehr mit Ericsson, sondern eben wieder alleine die Sparte haben. Ne? Wie Ja, und so wie das. ich das verstehe, geht es hier auch um das Rauskaufen. Das heißt, die wollen das Bestehende komplett übernehmen Ja. und mehr oder weniger nur den Namen daraus streichen, Ericsson. Genau, ja. Und Gut, Ericsson alles weiß jetzt nicht, andere. wie dann die Verträge sein werden, aber Ericsson wird dann entweder auf komplett eigener Schiene wieder was machen Ja. oder die ziehen sich aus dieser Branche komplett zurück. Kann natürlich Also, auch sein. wenn natürlich das Kerngeschäft von Sony Ericsson an Sony geht, kann Ericsson nichts mehr machen. Dann sind sie weg vom Fenster. Ja, weil die haben ja dann auch sämtliche Patente und. Genau, richtig. Nur, jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern da sich Ericsson dagegen wehren kann. Ja. Soweit ich weiß, wollte auch mal Ericsson aus dem Joint Venture aussteigen, wenn ich das richtig weiß noch. Ja. Und ja, jetzt hat eben früher in der Vergangenheit eben Sony Ericsson rote Zahlen geschrieben. Seit Android geht steil bergauf mit Sony Ericsson. Und ja, jetzt möchte natürlich Sony den Kuchen komplett haben. Ne? Und ich meine, Sony hat sich ja auch ziemlich reingekniet, wenn man da sieht, PSP-Phone, ja, also das Xperia Play, machen hier mit der NDS, Quatsch, mit dem NDS sage ich, mit der PlayStation 2 oder wie die dann auch immer heißt, die heißt glaube ich anders, auch mit Android ähnlichem, ja, mit Android-Emulatoren, dann die Entwicklung, Android-Software soll auch auf der PSP laufen und auf den Handys und hin und her. Also das ist schon ziemlich, die steigen da richtig ein ins Android-Business, Sony. Und das war vorher ja eigentlich nicht so der Fall. Die wollten ja eigentlich Ericsson zusammen mit Ericsson arbeiten, weil die eben ein gewisses Know-how hatten damals, Ericsson. Ja, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann, aber die hatten mal richtig geniale Oh Telefone. Ja. ja. Besser als Sony damals. Auf jeden Daher kam Fall. ja auch das Joint Venture. Genau, auf jeden Fall. Und deswegen wollte auch Sony, genau wie du sagst, die Technologie haben. Aber jetzt macht Sony eben was komplett anderes, wo in ihr Kerngeschäft eintaucht mit PSP und PlayStation und ist das schon so stark verwoben praktisch, dass Ericsson jetzt quasi bei Sony drin sitzt. Ja, wenn man so will. Und Ich sag dir, das ist denen ein das ist Dorn im ganz Auge. einfach zu erklären. Die Ideen und die technischen Innovationen kommen nämlich von Sony. Also jetzt nicht nur jetzt speziell PlayStation, auch andere Sachen. Und insofern macht Ericsson eigentlich nichts anderes mehr als entsprechend Teile produzieren. Fertig, peng. Und insofern wird es natürlich für Sony uninteressant, da eine halbe weiterlaufen zu lassen. Die sagen halt, halt, die Innovationen und die eigentlichen Ideen und Techniken sind von Sony und halt eben nicht Ericsson. Ericsson übernimmt eigentlich nur, den Teil noch der Produktion und so weiter. Ja, genau. Das kann es nicht sein. Ja, also. Deswegen wird Sony versuchen, da rauszukommen. Und wie gesagt, im Moment beobachte ich Sony mit den ganzen Entscheidungen, die momentan treffen, beobachte ich die sehr genau. Finde es im Moment noch alles positiv, was passiert. So ein bisschen wieder weg von dieser Sony-Arroganz, ein bisschen mehr alles wieder lockerer werden zu lassen. Aber gut, okay, vielleicht kommt man das auch nur so vor. Das sind ja auch, da spielen ja auch Spekulationen eine Rolle. Ich würde sagen, mach du jetzt mal dein Review von dem Android-User-Magazin. Ich muss bei mir mal hier das Licht einschalten, denn den Scheinwerfer sonst Du bist sehen die Leute so bald nur noch ein dunkler dunkel. Bildschirm bei mir. Ja, also Rios neue Flagge, schwarzer Adler auf schwarzem Hintergrund. Also sorry, auf meiner Flagge kommt kein Adler drin vor. Das kann ich dir garantieren. Okay, dann ein schwarzer Android auf dem schwarzen Hintergrund. Nee, also ich habe ja das letzte Mal eine neue Zeitschrift vorgestellt oder haben drüber kurz gesprochen, und zwar die Android User. Ich habe auch versprochen, dass ich die mir mal besorge und mal reinschaue. Da habe ich die entsprechende Ausgabe, die ist jetzt Licht. nicht ganz so aktuell, aber ich kann eigentlich viel Gutes drüber sagen. Die Zeitschrift selbst ist sehr übersichtlich gestaltet. Die Berichte sind gut recherchiert. Es ist alles, was wichtig ist, was in der Zeit passiert ist, ist auf jeden Fall mit drin. Die Berichte selbst sind ja sehr relativ trocken noch, aber gut, es ist, glaube ich, das normale Problem bei einer neuen Zeitschrift, weil die müssen ja auch erstmal ihren Stil so ein bisschen finden. Grundsätzlich hat mir aber der Inhalt, wie er aufgemacht ist, ganz gut gefallen. Muss dazu sagen, ich würde mir natürlich eher was im Internet durchlesen, als eine Zeitschrift zu kaufen. Aber war auch mal wieder schön, draußen auf dem Gartenstuhl mal wieder ein bisschen zu blättern und hat Spaß gemacht. Oh, Was Papier, ich was ist hier das? noch gern loben möchte, ist der Bereich Apps. Der hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn die Apps-Hitparade, die hier gezeigt wird, ganz knallhart aus dem Market geklaut ist. Aber das ist auch soweit okay, weil ich meine, der Market spiegelt ja schon was wider, zum größten Teil, was jetzt Ja, momentan sehr häufig downgeloadet genau. wird. Und man muss ja auch gucken, wo kriegt man die Informationen her? Da ist ja der Android Market eigentlich die einzige Informationsquelle, die man momentan hat, ne? Ja, genau. Ja. Dann sind die Apps auch nach Themen gebunden, sind hier Berichte gestaltet worden, wie zum Beispiel Spiele oder das Thema Foto ist hier gemacht. Da taucht dann auch die ein oder andere App auf, die man noch nicht gesehen hat. Also nicht unbedingt gerade die, wo ganz oben stehen, finde ich sehr gut. Man muss nicht immer nur die absoluten Megatop-Apps erwähnen, sondern auch mal welche, wo eher so im Hintergrund sind, aber auch gut sind. Unter anderem gibt es hier auch einen schönen Bericht über die App AppLocker. Über die haben wir auch mal berichtet. Also hier auch Security-Apps. Also insgesamt macht sie einen sehr, sehr robusten Eindruck. Die Sachen sind, wie gesagt, gut recherchiert. Da die Zeitschrift ja einmal im Monat rauskommt, sind es ja natürlich nicht immer tagesaktuelle Nachrichten, sondern halt entsprechend auch mal ein paar Tage zurück. Aber macht nichts. Dennoch sind hier auch Informationen dabei, die wir auch gesendet haben, wo ich sagen muss, huch, da haben sie doch das eine oder andere stehen, wo ich jetzt noch gar nicht mitgekriegt habe. Also wirklich, wirklich schön aufgemacht. Gut. Also grundsätzlich für die Leute, die gern Papier in der Hand haben, kann ich die Zeitschrift empfehlen. Die liegt momentan bei einem Preis von 4,90 €, also nicht gerade die billigste Zeitschrift. Naja, Allerdings es ist sie geht aber. Hochglanz. 94 ist okay. Allerdings ist sie Hochglanz und das spricht wieder für sich. Werbung ist, ja, hält sich in Grenzen, ist okay. Normales Limit, was auch sehr schön ist. Die Artikel sind mit QR-Codes versehen. Na, das ist gut. Natürlich sehr schön gemacht, wobei ich festgestellt habe, wenn man jetzt keine besonders gute Kamera hat, die QR-Codes sind recht komplex, da kann es passieren, dass er die vielleicht nicht scannt. Ich hatte zum Beispiel so ein bisschen Probleme mit meinem Motorola, mit dem Sensation nicht. Wenn man die abscannt, dann kriegt man richtig schöne Anzeige mit den entsprechenden Bewertungen. Cool. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, mir hat es Freude gemacht, die zu lesen. Dauerleser werde ich nicht werden. Wie gesagt, ich bin eher so der Internetleser und nicht der Zeitschriftenleser. Also Aber ein Lob an die Leute, also schön gemacht und wie gesagt, für jeden, der gerne Papier in der Hand hat, auf jeden Fall mal einen Besuch im entsprechenden Shop wert. muss sagen, wenn es eine E-Book-Version, eine elektronische Version davon Gibt gibt, es! ja, sehr schön. Wo Wollte denn? ich Wie jetzt denn? gerade dazu kommen und Deswegen, zwar. weil du immer sagst Papier, das ist ja genial, wenn es dann eine E-Book-Version gibt. Wo Ja, kann und man, wo kann zwar, ich also abonnieren? ganz groß propagiert wurde es ja nicht, Wo kann ich aber abonnieren? es gibt eine PDF-Version, die man downloaden kann. Aha. Allerdings im Abo. Ja, gut. Dafür ist es ein bisschen günstiger. Ich suche jetzt gerade die Seite. Entschuldigung, ich habe es leider nicht vorbereitet. Da könnte ich jetzt gehauen, weil ich hätte mir ja auch ein Lesezeichen reinmachen können. Aber wie das halt so ist, da ist es. Und zwar nennt sich das DigiSub für 35,90 € im Jahr. Das sind 12 Ausgaben. Und ich gucke mal, ob du das lesen kannst. Ja, Sehr schön, DigiSub PDF-Download, ja. heißt es. Du kannst also das dann per PDF downloaden und kannst die Zeitschrift dann auch online bzw. auf dem Reader lesen, wenn der PDF unterstützt. Da sollten wir unbedingt nochmal einen Link dazu setzen, falls es da einen separaten Link dazu gibt. Oder geht es Das nur ist über die auf der Android-User-Seite Homepage? mit dem Schrägstrich DigiSub. Okay, müssen wir verlinken, weil Also ich das ist zeig's auf dir mal jeden bitte. Das ist auf jeden Fall, ja, genau. Dann machen wir noch einen Link rein, weil das ist auf jeden Fall was. Ja, ich sag ja, Papier war gestern, aber hier, das hier, das werde ich mir vielleicht noch abonnieren. Oder eigentlich fast sicher. Weil das hört sich gut an. Wie gesagt, die Ausgabe hat mir sehr gut gefallen und ich könnte mir vorstellen, die auch öfters zu lesen. Wobei eins ist klar, durch unsere eigenen Recherchen in den, was die Newsartikel betrifft, werden wir natürlich die News nicht so interessant Ja finden. gut, wir selbst vielleicht nicht. Ja. Aber ja. Aber der App-Bereich, der ist durchaus interessant. Also, weil die haben sich da echt Mühe Aber gegeben. ich genieße auch immer wieder andere Meinungen zu hören. Ja, Wie gesagt, im Moment sind sie noch sehr trocken, so von wirklich den Meinungen tun sie Redakteuren nicht äußern. dann. Aber ich denke, das wird sich noch ändern. Ja, okay. Also, wenn die sich gefunden haben, mal gucken, die nächste Ausgabe vielleicht nochmal. Ja. Beziehungsweise vielleicht mal so eine PDF-Ausgabe mal kaufen Okay, und gut. mal schauen, was da vielleicht noch besser wird. Gut, alles klar. So, ich bin auch wieder hier in hellem Licht. Bin ich hier erstrahlt, ja, Ja, ich Wahnsinn. sehe schon, du bist richtig verstrahlt, ey. Ich Wow, nenne ja, ich dich muss nicht hier die mehr Kamera Rio, noch, ich nenne dich muss, muss die Kamera noch neu, Cerno Rio. muss die Kamera noch neu einrichten. So. Cerno Rio nenne ich dich jetzt. Gut. Oder Fukurio. Ach, sehr witzig. So. Nee, witzig ist es eigentlich nicht, aber ich wollte mal Schluss jetzt. Shot bietet jetzt ein Spezialglas für Smartphones an und macht damit dem Gorilla-Glas tatsächlich Konkurrenz. Man Wird's könnte es Zeit? kaum glauben. Ja, finde ich auch. Also das ist quasi bereit für die Hersteller. Die können das einbauen. Die Entwicklung ist soweit abgeschlossen. Das Xensation nennt sich das. Das Produkt mit X, also Xensation, ja, interessant. Ab Anfang 2012 wird es in Serie hergestellt werden in Jena. Und die Entwickler selbst sagen, das sei ein Paradebeispiel, dass es sich immer noch lohnt, in Deutschland zu entwickeln und zu produzieren, bla bla bla halt. Aber lassen wir mal sehen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass es eine Alternative gibt zu Gorilla Glass, wie sich das natürlich dann bei den Firmen, die das dann einsetzen, einpendeln wird, das ist die andere Frage, weil ich meine, die Firma, die bietet das zwar an, aber für den Endbenutzer ist es erst dann interessant, wenn es eben auch die Handyfirmen dann benutzen, ja, für ihre Geräte und ja, da muss man mal abwarten, wie das geht, ja. In dem Genau. Artikel steht, ist zwar ein Fehler drin, aber es ist nicht ganz so schlimm, wird man schon rausfinden, was das für ein Fehler ist. Ja, das bisher ist ja das Problem, entweder hat man ein Gorilla Glass Handy oder eben man läuft die Gefahr, dass es relativ leicht kaputt geht. Da gibt es ja gute Beispiele. Aber nun ja, ich sag mal, die Preise von dem Gorilla Glas scheinen anscheinend nicht ganz so prickelnd zu sein für die Anbieter oder nicht für alle Anbieter. Außerdem gibt es da auch jede Menge Lizenzprobleme bei dem Gorilla Glas offenbar. Noch, ich betone Noch? noch, wenn jetzt Konkurrenz da ist, wird sich Ja. das schnell ändern. Ja, eben genau. Das kann natürlich jetzt sein. Und man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich glaube, das wird auch hier jetzt zutreffen. Dann wird Sehr sich. belebt, ja. Ja, da wird sich jetzt einiges ändern, denke ich, auf dem Markt. Hoffe ich jedenfalls. Es sei denn, die Anbieter von Handys ignorieren das Ganze, weil die sagen, nö, brauchen wir nicht. Und dann hat sich die Geschichte wieder. Naja, auf jeden Fall schön, dass sich da auch mal was tut. Dann Ich wollte Achtung gerade nochmal, jetzt. weil du jetzt gesagt Ja. hast, Sensation, ne? Das kann natürlich sein, dass das wieder zu Problemen Ach, führt. das muss ich gar nicht drüber spekulieren. Vom Namen her, ja. Oh, Also, ich das. habe da heute auch wieder was mitgekriegt, muss ich ein bisschen lachen. Später kommt ja auch noch ein Thema. Ja. Da werde ich das noch dazu erzählen, weil da geht es auch um den Namen Scrolls. Aber das kommt noch später dann. Ja, gut, okay. Ich meine, mittlerweile muss man ja Angst haben bei allem, was man macht, ja, bei allen Namen, die man gibt und was weiß ich, Ja. bei allem eigentlich. Ich habe ja gesagt, da hat ja jemand ein Patent drauf. Ja, genau. Oh, ich habe gleich zweimal ja gesagt. Oh je, jetzt. Och, Duene, das wird aber teuer. Jedes Mal ja, 1000 Euro. Ja, die Lizenz zum Ja sagen, ja, Ja, wer war das? Ich glaube. hat jetzt jedenfalls auch Nuance bekommen, zumindest wenn es Richtung Swipe geht, Ja zu Swipe und die haben Swipe gekauft. Und jetzt gehen riesen Spekulationen um. Warum haben die Swipe gekauft? Also Nuance ist der Hersteller der T9 Eingabesoftware für Handys. Falls das noch jemand was sagt. Man kann sogar auf Android, glaube ich, auch noch T9 einschalten kann und man so eine, einstellen, ja. ja, und so eine Handy-Engine-Tastatur einblenden, wo man dann auf T9-Basis dann das eingibt, unglaublich. Aber früher war das in allen Handys drin, die Rang und Namen hatten und eben ermöglichen, da schneller SMS einzutippen. Und diese Firma hat jetzt Swipe gekauft. Und Swipe ist ja dieses schöne Eingabesystem, wo man mit dem Finger über den über die Tastatur quasi fährt und das Programm kann dann anhand von den Strichen nicht schreiben, sondern dort, wo man in Richtung des Buchstabens geht, mit der Hand schon erkennen, was man eigentlich schreiben wollte. Ja. Und es ist ein ganz faszinierendes System, wenn man sich daran gewöhnt hat. Swipe wird übrigens vorinstalliert auch auf den Galaxy-Geräten. Ja, von Samsung. Da ist Swipe die also immer mit installiert. Und ja, jetzt wurde das eben von Nuance übernommen und da tauchten dann Spekulationen auf, dass Nuance kurzerhand dieses Swipe einstellen wird, weil sie das nämlich als Konkurrenz für das eigene T9-Eingabesystem sehen. Ja. So ein Quatsch. Entschuldigung. Ja, aber das wäre also durchaus möglich, weil Nuance ist bekannt dafür, dass ja, sie genau T9 das tun. Benutzt doch kein Mensch. Ja, aber ich benutze doch keinen Mensch mehr. Die Zeit ist doch vorbei. Das ist doch das Gleiche, wie wenn ich einen Mercedes kaufe, ja, um dann meinen alten Trabi einzustellen. Ja, sag das mal, aber den Managern. Wenn ich einen Mercedes kaufe, habe einen Trabi, um den Mercedes einzustellen. Das ist doch Blödsinn. Sag das den Managern von Nuance. Also ich denke eher umgekehrt. Ich denke, dass sie festgestellt haben, dass es eine ziemlich gute Technologie ist und das nutzen wollen zukünftig, weil T9 stirbt. Weil wenn was wollen die damit erreichen? Es wäre wenn nicht die nicht machen, dann benutze ich ein anderes System, weil T9 werde ich mit Sicherheit nicht benutzen. Ja, es wäre aber nicht das erste Mal, wo eine Firma eine Fehlentscheidung getroffen hat, die dann fatale Auswirkungen hat. Ja, aber so blöd kann man nicht sein. Okay, ich spiele jetzt mal wieder des Teufels Advokat. Also wenn ich ein System hat, das sich die ganze Zeit gut verkauft hat und jetzt kommt dann eben ein Konkurrenzsystem. Bis jetzt hat es sich eigentlich ganz gut verkauft, weil es gibt noch so ein paar Millionen Handys, die eben keine Smartphones sind und nur T9 haben als Eingabesystem. Also da kann man noch richtig Geld machen. Aber dann können sie doch auch gar kein Swipe haben. Und jetzt kommt eben, jetzt sehen eben die Manager, ja, so althergebrachte Manager, ihr Kerngeschäft dahin schwinden und sehen Konkurrenzprodukte. Und dann könnte man auf die Idee kommen, zu sagen, okay, wir kaufen das Konkurrenzprodukt, stellt es ein, schon, dann haben wir keine Konkurrenz mehr. Dass das natürlich nach hinten losgeht, das kann sich jeder, der die Szene jetzt beobachtet, natürlich an einer Hand abzählen. Aber können das die Manager auch, die ihr ganzes Hab und Gut auf T9 gesetzt haben? Ich weiß es nicht ganz genau. Mal sehen. Also wie ich eben schon erwähnt habe, T9 auf älteren Smartphones, diese älteren Smartphones können ja gar kein Swipe haben, weil es halt ältere Smartphones sind. Und wenn es modernere wären, gibt es noch Alternativen zu Swipe, die alle mal besser sind als T9. Also insofern, ich kann es mir nicht vorstellen. Also so dämlich kann man nicht sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass die jetzt Swipe einfach gekauft haben, um damit, sage ich mal, jetzt ein moderneres System zu haben, um das wiederum als gewinnbringende... Es könnte natürlich auch umgekehrt sein, dass die dann einfach Nuance ihr T9 sozusagen auf Smartphones ablösen mit Swipe und dann könnte es sein, dass da auf noch mehr Android-Handys dann per Default praktisch quasi im Auslieferungszustand Swipe schon drauf ist, so wie bei Samsung. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich möchte mal Fandroid zitieren, den Artikel. Ja. Die haben nämlich geschrieben, also was heißt dieser Kauf? Einige sagen, das ist der Weg von Nuance, die Konkurrenz zu eliminieren. Ja, das heißt, Swipe kaufen, zumachen, fertig. Und ich glaube es nicht. Okay. Lass uns die Zeit die Wahrheit bringen. Ja, genau. Gut. Dann haben wir noch Nexus Prime Gerüchte. Gerüchte wie Sand am Meer, ja. Ja, aber Sand es wird langsam konkreter, denn es ist ein offizielles der Video. Der spuckende Zombie, der durch den Wald. Ja, das kennen wir. Aber ich habe ja schon mal gesagt, was würden wir machen? Ohne Gerüchte könnte man dann Sendung gleich einstellen, braucht man gar nichts mehr zu machen. Weil alles, was man schon weiß, ist ja langweilig. Okay. Also, deswegen gibt es auch ein bisschen mehr als ein Gerücht, denn Samsung hat ein Video veröffentlicht. Ein offizielles Video. Und da wird ein Handy gezeigt, das offenbar, das ist ein bisschen schwer zu erkennen, offenbar an einem Tablet dran ist. Also vielleicht sowas, wie es schon von einem anderen Hersteller gibt. Quasi, Plattform. man setzt das Handy quasi in das Tablet ein und hat dann ein Tablet, nimmt es raus und hat ein Telefon. Ja. Tatsächlich. Und es wird auch spekuliert, dass da auch jetzt endlich wieder Leuchtdioden drin sind, die anzeigen, ob zum Beispiel eine Nachricht eingekommen ist und so weiter, was ja bei den ganzen Samsung-Modellen nicht mehr der Fall ist. Und der aller wichtigste Punkt, Ice Cream Sandwich. Ice Cream Sandwich, klar. Also ich glaube kaum, dass Das das würde Prime. auch natürlich sich anbieten, wenn ich ein Gerät habe, das wie das Padfone oder andere Geräte, die es noch gibt, als beides genutzt werden können, weil Ice Cream Sandwich ist ja die Fusion wieder von Honeycomb und Gingerbread. Ja. Das heißt, ich habe ein Tablet und ein Phone-Betriebssystem. Es gehen jetzt also auch Gerüchte um, dass es nur ein 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor hat, statt ein 1,5 GHz, das man vorher vermutet hat. Ja. Bei allen Gerüchten gleich ist es, dass es tatsächlich nur eine 5-Megapixel-Kamera ist. Okay. Das wäre natürlich, naja, also eine 8-Megapixel hätte ich mir schon gewünscht. Ja. Es ist zwar nicht alles auf Megapixel, ja, kommt zwar nicht alles immer nur auf Megapixel an, aber ja, wäre wohl doch schon besser mit einer einigermaßen vernünftigen Optik und ja, dann könnte man darüber vielleicht auch streiten. Und ja, also diese Größe vom Display, da gibt es ein paar Schwierigkeiten. Die Gerüchte sagen, alles wäre 4,6, aber wenn ein Screenshot stimmt, das man gesehen hat, dann kann das nicht sein. Dann muss es unter 4,4 sein auf jeden Fall, weil das rein rechnerisch dann von dem Screenshot her, die Daten, wo dort abgebildet sind, nicht hinkommen kann. Also ach, das ist dann noch ziemlich offen, das Ganze. Aber wie gesagt, das offizielle Samsung-Video, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Es ist noch stärker gebogen als das Nexus S übrigens. Ja, sieht schon fast wie eine Banane aus, so von der Seite. Ja! Ja, also jetzt übertreibst du, glaube ich, ein bisschen. Hast du das Video schon gesehen? Ja. Also Dann ich guck weiß, es das ist schon gebogen, nochmal aber mit den an. Bananen ist jetzt übertrieben. Dann guck es nochmal an. Ach ja, gut. Also ich habe übertrieben. Ja, es sieht nicht wie eine Banane aus, sondern nur wie eine leicht gekrümmte Banane. Okay? So. Also. Weil niemand in den Urwald zog und die Banane gerade bog. Genau. Und ja, deswegen es ist schon interessant. Vor allem eben dieses. Ja, das ist ein bisschen diffus in dem Video, aber es sieht so aus, als ob das Teil an einem Tablet dranhängt und der Spruch passt auch dazu, something big is coming. Ja, also schauen wir mal, wie das wird. Also ich bin schon mal sehr gespannt drauf. Leider hat sich übrigens die Ankündigung verschoben. Google hat aus Pietätsgründen die Vorstellung von Ice Cream Sandwich und von dem Nexus Prime erstmal verschoben. Weil es sollte diese Woche eigentlich jetzt hier gezeigt werden und es wird wohl diese Woche nichts mehr damit. Die werden wohl noch etwas warten. Wie lange, weiß ich nicht. Gut, also. Okay. Das beweist mal, wie Google denkt, nämlich positiv. Genau. Und das wird jede Menge Android-Fanboys auf die Palme bringen, dass deswegen eben die Ankündigung von Ice Cream Sandwich verschoben wurde. So. Entschuldigung. Ja. Nein. Dann haben wir einen Kommentar bekommen auf dem Blog. Der Mo hat sich wie üblich natürlich nicht dazu geäußert, dafür habe ich es getan. Und zwar, warum wir eigentlich so gegen Routen eingestellt sind. Das ist Und doch gar nicht da dagegen. muss ich damit sagen, wir sind eigentlich nicht gegen Routen eingestellt. Aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum ich jetzt hier für Routen unbedingt sein sollte. Es gibt auch hier kein für und gegen. Und Routen ist eine feine Sache. Gut, dass es geht. Ich bin immer froh, wenn es heißt, das Handy ist leicht zu routen. Ja, kein Problem. Oder Unlocked Bootloader, sehr schön. Warum nicht? Die Leute sollen gefälligst das machen können mit ihren Handys, was sie wollen. Aber, und das habe ich auch geschrieben in dem Kommentar, im Blog hier, Begleittext zum Uncast. Es ist doch so, dass Android ein System ist, das für für ein breites Publikum zugänglich gemacht werden soll. Und Sind wir mal ehrlich, die Leute, die Routing interessiert, das sind vielleicht 1 oder 2%, vielleicht mehr Leute, die jetzt diesen Podcast hören, die sind da vielleicht an Routen schon mehr interessiert, aber trotzdem soll man doch nicht aus dem Auge verlieren, ja, dass wenn man, das ist meine Meinung, wenn man ein Telefon kauft, um es dann komplett zu verändern, sodass es nichts mehr mit dem gemein hat, mit dem man das gekauft hat, dann frage ich mich, warum hat man sich das Telefon dann überhaupt gekauft? Ja, ich meine, man kann natürlich argumentieren und sagen, ja, okay, man hat sich das Telefon gekauft, damit man es so verändern kann, wie man es will. Okay, klar, aber es ist ja Android und oder wir wollen ja über Android sprechen und nicht über ein privates System, das sich einer aus Android eben zusammengezimmert hat. Ich habe, wie gesagt, überhaupt nichts gegen Routen, aber ich denke, dass wenn wir Android im Auge behalten, dann sollten wir das nicht so tun, dass Routen vorausgesetzt wird, weil man kann auch ziemlich viel kaputt machen und da musste ich ein klein wenig widersprechen im Artikel oder in dem Kommentar, weil Routen sei ja nicht so gefährlich. Routen ist schon gefährlich. Einmal kann man sich damit als Handy bei einem Fehler ziemlich schnell zerschießen und man hat dann einen Backstein, wie es immer so schön heißt. Ja. Die meisten Firmen lehnen Garantie ab dann. Ja, Und und jetzt muss man sich mal vorstellen, das ist ein Otto-Normal-User, der genau. eigentlich noch nicht viel gemacht hat und Genau. der kriegt jetzt von uns erzählt, routen, routen, routen, routen. Er sagt, okay, ich muss routen, weil es hat ja jeder, weil es ist ja Genau. toll zu routen, was er da eigentlich tut, weiß er aber nicht. Und routet das Gerät irgendwie, zerhaut sich das Ding und heißt, guck mal da, die Sendung ist nur für Ja, Spezialisten. gut. Und das wollen wir nicht. Ja, Ich will genau. keine Sendung für Spezialisten haben. Genau. Wir haben zwar keine Angst, dass wir eine aufgebrezelt kriegen, weil jeder macht das natürlich auf eigenes Risiko, aber es ist schon so, dass wir halt nicht unbedingt die normalen Leute dazu ermutigen wollen, jetzt ihr Handy zu routen, weil die normale Leute haben nichts davon, wenn sie das Handy routen. Das bringt gar nichts für diese Leute. Die Leute gehen in den Market, laden sich Apps runter und selbst das ist für viele noch mit Kopfkratzen verbunden. Ja, Moment, was sind das für Freigaben? Soll ich das freigeben? Soll ich wirklich diese App installieren? Nein, was macht die App? Wie funktioniert die App? Die brauchen sich auch nicht noch Gedanken darüber zu machen, wie das Routing funktioniert und vor allem, weil das eben auch nichts bringt. Ja, Ganz genau. Ich also. meine, der Fehler wurde ja schon in der Linux-Welt gemacht, ja, dass immer gesprochen wird also über Dinge, wo man wirklich hochqualifiziert sein muss, was absoluter Quatsch ist. Das schreckt nur die Leute ab, auf Linux umzusteigen. Genau. Heute höre ich immer noch von den Leuten, ah, ich traue mich nicht, das Genau. ist doch nur was für Spezialisten. Ja, Quatsch ist es nicht, Linux hat aber das dadurch einen ist, schlechter Ruf bekommen. Das stimmt. ja, weil die Leute überhaupt gar nicht wissen, wie einfach es eigentlich sein kann. Ja, und wenn Sondern jetzt, weil man immer nur von Spezialitäten spricht. genau, und wenn es jetzt überall heißt, Android, Routen, Routen, Routen, Routen, dann haben wir ein Nerdphone, ja, das vielleicht für 100.000 Leute interessant ist und die anderen Leute werden abgeschreckt und sagen dann, nö, also sorry, da möchte ich lieber ein Dann hole ich Telefon mir lieber haben, einen wo ich Apfel, genau. einschalte und dann funktioniert es. Ja, wenn ich das routen muss, ne? Und ja, also es ist eben so, wir sind nicht gegen Routen. Es ist durchaus jedem selbst überlassen. Die Spezialisten sollen das tun, sollen glücklich damit werden und die haben auch Anwendungsgebiete dafür, wenn die das routen. Nur, also so öffentlich propagieren muss man das nicht unbedingt. Ich sag Ist für mal, unsere Sendung eigentlich kein großes Thema. genau, ich sag mal, zum Beispiel diese One-Click-Routes. Also, wer fürs Routen eine One-Click-Software braucht, der sollte nicht routen. Ganz einfach. Das sollte nicht tun. Ja, da haben wir es ja schon mal davon Ja. gehabt. Das ist gefährlich, ja, Genau. weil dann geht es ganz, ganz einfach, das Routen, und dann hat man auf einmal wirklich den administrativen Zugriff Genau. und zersägt das System relativ schnell. Genau. Also wenn einer noch nie damit gearbeitet hat, es ist einfach zu spezialisiert. Und ich finde, ein Normal-User sollte damit nicht spielen. Wenn einer das tun will, weil er meint, er ist der große Linux-Freak, Oder weil Android ist ja Linux, und dann ist soll er er. das tun, aber das gehört nicht in unsere Sendung, Genau. weil, wie gesagt, wir wollen keine Spezialistensendung machen, sondern eine Sendung eigentlich für den normalen User. Genau. Also nichts gegen die Leute machen einen tollen Job. Diese Spezialisten, die du jetzt eben angesprochen hast, die machen einen tollen Job und bringen Android auch richtig gut weiter in diesen Kreisen. Das finde ich auch richtig toll. Ja, aber das Aber wird meine Schwester nie hören dann oder wird nie meine Schwester lesen, nicht. an die ich erzähle. Ja, genau. Aber die, ja, sie hört aber durchaus auch bei dieser Sendung zu und versteht auch einen Großteil davon. Ja. Okay. Wenn ich jetzt anfange mit Routing und, dann geht das einfach zu weit. Okay, also durchbricht Android die 1 Million Schallmauer, hast du geschrieben. Moment. Ja, genau. Hier geht es um die täglichen Freischaltungen. Also es wird tatsächlich erwartet, dass bis Ende Oktober wir tägliche Freischaltungen von 1 Million haben werden. So ist es, ja. Ob diese Schallmauer wirklich durchbrochen wird, also bis jetzt ist es ja noch nicht bestätigt, aber es ist anscheinend wirklich knapp davor und das ist natürlich eine gigantische Zahl. Ja. Also wir reden ja dann von 30 Millionen Freischaltungen im Monat. Das ist eine irre Zahl. Ja, also ich muss schon sagen, es ist faszinierend. Ich glaube, das war noch nie da gewesen. 1 Million, das ist unfassbar. 1 Million Handys pro Tag. Noch ist es nicht. Also es wird erwartet. Also wenn die Zahlen so weiter steigen wie im Moment, wird die Schallmauer am 20. Oktober durchbrochen. Ja. Schauen wir mal. Also das ist fantastisch. Selbst wenn es jetzt nicht ganz ist, bei wie viel sind sie jetzt? 900.000? 950.000? Also unfassbar. Unfassbar. Also Android hat ein wöchentliches Wachstum von 4,4%. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so lange, so schnell wächst. Aber ich kann auch an der Stelle immer nur wieder warnen. Irgendwann wird es runtergehen, diese Wachstumsrate. Die muss irgendwann runtergehen. Das ist ein Gesetz, ja. Das ist ein Marktgesetz. Irgendwann wird es runtergehen. Und dann werden alle jammern, oh, das ist das Ende von Android. Ja, nee, das ist der Anfang von Android dann. Weil jetzt rüsten sich die Leute auf mit Android und danach kommt eben das normale Android-Handy geht kaputt, neues wird gekauft, einige neue Kunden kommen dazu, einige alten gehen weg und so weiter. Dann ist das normale Android-System. Da muss man gucken, wie viel Prozent dann insgesamt vom Markt gehalten werden. Ja, in einigen Märkten, glaube in den USA ist jetzt auch die 50% Marke überschritten. Das heißt, 50% der Smartphones sind Android-Geräte. Ja, und diese Zahl ist dann die, wo Android halten muss. Und wenn jetzt zum Beispiel hier tatsächlich 1 Million pro Tag, ja, und nächstes Jahr ist es dann auf einmal nur noch 600.000 pro Tag oder 400.000 pro Tag, dann ist es aber immer noch gut, weil immer noch mehr dazukommt, ja, statt weniger. Ja, ich habe hier auch so eine kleine Pyramide, ja, und zwar im April 2010 60.000. Ja, im gleichen Monat drauf 100.000, also schon allein da war eine Steigerung von 40.000. Juni 2010 160.000. Das ist schon irre. August 2010 200.000 täglich. Dann, ja, Wahnsinn, oder? Ja. September 300.000. Dann 2011, Februar 350.000. Im Mai 2011 400.000. Also, wenn man überlegt, was für Proportionen, die Steigung, ist brutal. Na gut. Dann Juni 500.000 und dann jetzt Juli 550.000. Mhm. Und jetzt muss man sich überlegen, das war im Juli. Wir haben Oktober und schauen der 1 Million entgegen. Das heißt, vom Juli bis jetzt wäre das ja eine Verdopplung fast. Okay. Tja. Und das ist ein bisschen fast erschreckend. Was heißt erschreckend schön, ja. Okay. Aber da du jetzt angesprochen hast, müssen ein bisschen anziehen, ja? Ja, die Marktanteile, weil du jetzt gesagt hast, ne? 44%. Mhm. Hast du, glaube ich, aber eben auch schon bestätigt. Wo? Marktanteile von Android. Wo? Immer weiter Wachstum. Die 44% Marke ist kurz vorm Überschreiten. Oder ist überschreiten. Entschuldigung. Wo? In den USA? In den USA, ja. Und da habe ich. Ja, genau, in den USA. Richtig. Da hatte ich jetzt zwar was von der 50% Marke gesagt und gelesen, aber gut, gibt's vielleicht auch Diskrepanzen. Ja, ich habe dazu auch ein paar Daten. Ja, die ich da noch benennen möchte. Und zwar erstmal, was die... Entschuldigung, aber wir müssen das ein bisschen abkürzen. Vielleicht, wenn man das verweisen da drauf, dann können es die Leute vielleicht besser nachlesen, weil jetzt die Zahlen hier zu jonglieren. Ja, aber man möchte nur sagen, wenn es um die Software geht, steht ganz, ganz oben jetzt Google. Und an zweiter Stelle Apple, RIM, Microsoft und Symbian. Okay. Wobei Symbian also komplett weggebrochen ist. Und also Microsoft Symbian, denen geht's gar nicht gut. Dann OEM, also die Hardware. Ja, da ist im Hardware-Bereich ist ganz oben, dreimal darfst du raten, Samsung. Dann LG, Motorola, Apple und RIM. Also das sind von den Hardwareanteilen. Okay. Aber ihr könnt es euch ja genauer durchlesen Ja. über den Link. Okay. Dann Eieieiei. weiter. Jetzt ganz schnelles Thema noch. Googles Welt lasse ich außen vor. Ja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ich habe hier so eine schöne Auflistung, wo Google eigentlich überall mitmischt. Ist ganz interessant, mal reingucken auf jeden Fall als Link. Sehr, sehr, sehr, sehr interessant. Das weiß man auch, wen man unterstützen muss. Wird Visa NFC unterstützen? Genau. Das ist jetzt eine große Frage. Gesprochen wurde nur indirekt darüber. Also es wurde was angekündigt. Der Rest ist irgendwie so ein bisschen wischiwaschi. Weiß nicht, ob du das Thema auch verfolgt hast, ob du irgendwelche Informationen gefunden hast, die das hundertprozentig bestätigen. Aber so wie ich das verstanden habe, soll das wohl endlich das große Ding überhaupt werden, was NFC-Unterstützung haben wird. Weil ich meine, Visa ist ja erheblich weiter verbreitet als Mastercard, zumindest in der EU. Ja, bei uns vielleicht, ja. Ja, sei ja in der EU. Und insofern würde das ja, sag ich mal, dein Wunsch, endlich NFC-Bezahlung zu bekommen, würde es deinen Wunsch ja unterstreichen. Ja, ist aber unabhängig vom europäischen Markt, weil die europäischen Banken weigern sich bisher, komplett dieses NFC zu integrieren. Die Sparkassen haben bereits eine deutliche Absage an Google erteilt. Ja, aber Ja, das hatten wir ja schon. was will man auch von den alten Dinosauriern, die im Sterben liegen, auch anders da erwarten? Ja, werden dann wahrscheinlich irgendwie, naja, die Sparkassen können ja nicht aufgekauft werden, deswegen können sie ja alles Mögliche machen, glaube ich. Die stehen doch, glaube ich, in der Schutze, weil ich weiß, vielleicht rede ich auch jetzt total am Müll. Die restlichen Banken, die sich Keine Ahnung. weigern, werden dann sowieso von Multis irgendwie aufgekauft werden, das steht fest. Über kurz oder lang. Aber gut, was soll's. Ich habe die Hoffnung schon fast aufgegeben, dass es bei uns zeitnah startet, vielleicht mal 5 bis 10 Jahren. Hat ja auch so lange mit der Kreditkarte gedauert und selbst da ist die Skepsis jetzt bei den Leuten bewusst von den Banken so hoch geschürt worden, jetzt kriegen es die Banken nicht mehr weg. Ja, jetzt wollen die Banken die Visa-Karten verkaufen und die Kreditkarten loswerden, ja. Und jetzt nehmen es die Leute nicht mehr, weil die Banken vorher Angst geschürt haben. Nein, nur Bares ist Wahres und so weiter. Ja, diese typischen Sprüche. So, jetzt ist das so in den Köpfen der Leute bei uns hier eingehämmert. Genauso wird es dann auch mit NFC passieren. Die Banken werden jetzt eine riesen Aktion bei uns starten. NFC ist nicht sicher, NFC ist schlecht, unser System ist nicht besser. So, in 10 Jahren kommt dann NFC und keiner will es mehr haben bei uns, weil alle Angst haben davor. Und dann Ah stehen die ja, Banken gut, wieder ich mit langen meine. Gesichtern da. Ja. So wie das Chipkarten-PIN-Verfahren. Aber okay, das ist ein TAN-Verfahren. Das ist Ja, Chip-TAN. genau. Da kann man auch drüber streiten. Aber okay. Allerdings. Ja, die reden von nicht sicher. Also Chip-TAN-Verfahren, ich weiß nicht, ob das wirklich so viel besser ist, ob iTAN. Naja, ich glaube eher nicht. Nö. Aber kann man drüber streiten. Ja, also Android haben wir ja gesagt, mit dem Marktanteiler ist also schon abgegrast. Ja, Minecraft Pocket Edition ist also im Android Market jetzt endlich Hak erhältlich, auch für es normale Handys. bitte ab, sonst kriege ich Zorn wie ein Haus. Okay. Hak es bitte ab. Ich habe das Thema ja schon mal erwähnt damals mit dem Xperia Play. Jetzt ist es offiziell für den Markt. Aber Leute, das, was ihr da bekommt, ist kein Minecraft. Ja, Das, ist was ihr es da immer noch bekommt, so? ist eine ganz, ganz frühe Beta. Man kann da nicht oder hat da keinen Vergleich zu dem regulären Spiel. Moment, ganz kurz. Hast du die Einfach per neueste? Bastelkasten und Moment, fertig. hast du die neueste Version aus dem Market schon getestet jetzt? Ich habe sie selbst nicht getestet, aber ich habe die Berichte dazu gelesen. Dann, okay, gut. Aber wie gesagt, man sollte es mir anschauen. Ich habe es nämlich auch noch nicht angeschaut. Ja? Minecraft Pocket Edition, die Minecraft-Fans werden sich bestimmt freuen darüber. Oder auch nicht, je nachdem, wie fertig diese Version dann ist. Die letzte, die der Mo ja auch schon, wo der Mo auch schon drüber berichtet hat, war jedenfalls katastrophal. Ich habe es erst gar nicht installiert bei mir. Es gibt eine kostenlose Demo-Version, also kann man sich das mal angucken. Ohne dass es gleich ins Geld geht. Die Vollversion ist dann allerdings richtig teuer, finde ich. Um die 6 Euro kostet das Ganze. Also für eine frühe Beta würde ich das so viel Geld nicht ausgeben. Für eine Vollversion, die auch richtig funktioniert, hingegen schon. Da fände ich dann nichts Schlimmes daran. Ja. Wie Also ich kommst du, wollte jetzt es. muss ich ganz blöd fragen, wie kommst du jetzt auf 6 Euro? Ja, das sind. 4,99 Euro kostet's. Ja, oh, mir wird noch 6 Euro angezeigt. 6,03 Euro. Ja, wahrscheinlich, weil du englischen Markets hast, der auf Deutsch umrechnet oder so ähnlich. Das könnte durchaus sein. möchte ich jetzt nicht dagegen gehen, aber soweit ich weiß, werden auch die deutschen Preise von den englischen umgerichtet, auch im deutschen Markt. Weil die Währung ist Dollar. Immer. Also hier schreibt auch ganz klar einer in den Erfahrungsberichten, bin ganz enttäuscht, für 6 Euro erwarte ich mehr als so wenig Items. Das genau das ist auch der Punkt. Also man hat nicht dasselbe Spiel, man kann nicht dieselben Sachen machen wie am PC, auch wenn es grafisch vielleicht schon ein bisschen das Handy ausreizt. Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, ich krieg Zorn, wenn ich nur dran denke, weil du weißt, ich mag Minecraft. Und jetzt gerade für unterwegs wäre es schön gewesen, aber nicht so. Okay. App of the Week. Ganz kurz noch, Moment, wir hatten noch einen Zuspruch bekommen, wegen der Haltung von, was war's nochmal? Oh, jetzt, verdammt. Halten von Pokémon Tieren, oder? Nein, hast du zufällig unseren Android-Cast-Stream offen, Twitter? Den Twitter-Cast habe ich offen, ja? Was willst du hören? Den Spruch von Notches, oder was? Ich weiß nicht, lese mal vor. Ich glaube, das war heute. Heute, ja, das kann nur Notches sein. Die Geräte zeigen es in der Statusleiste an, wenn ein Beats-Kopfhörer angeschlossen wurde. Geräteanpassung sicher. Das meine ich jetzt meine ich aber auch sehr, sehr gut. Interessant, auf jeden Fall, aber das habe ich jetzt nicht gemeint. Also im Twitter ist der nächste, den man dann hat, von dem Johannes, aber das ist schon älter, da geht es um das Thema Amazon, was da in der Ja, Fernsehen. genau, ich glaube, das ist es. Da gab es einen Zuspruch, dass wir wegen dem Amazon Deutschland da also genau den Nerv getroffen haben, dass eben Amazon Deutschland hier nicht in die Pötte kommt, während Amazon in den USA einen Hammer nach dem anderen bringt. Ja, also auch das, was wir angesprochen haben, nochmal erstützt. Das Gehen ist nett. Das Gehen ist nett. Entschuldigung. Das ist, wenn man jetzt eine neue Kamera hat mit hoher Auflösung, natürlich bitter. Ja, genau. Und ich habe dich gerade auf der Großaufnahme gehabt. Sehr schön. Ja, bitte. Ja, ist so. Kannst du es dir nachher im Stream mal angucken. Das sieht lustig aus. Ja, komm. Okay, also weiter. Gleich vom Kraftausdruck. App der Woche. Übrigens, danke nochmal an Notches und Johannes für diese Infos über Twitter. Wer übrigens an @androidcast schreibt, der wird auch im Ustream automatisch eingeblendet bei diesen Chats. Ja, ich guck mal, ob ich den hier so schön jetzt gerade finden kann. Audience Tools, nee, leider nicht. Ach, schade. Hier Pop-out Chat vielleicht. Social Stream, genau im Social Stream bei. Also wenn ihr @androidcast schreibt, dann wird das auch angezeigt hier in diesem Stream. Okay, gut, also Apps der Woche. Ich habe Cam Scanner als App der Woche und jetzt, nachdem ich da vorhin schon mal angefangen habe und nur gestottert habe, weil ich hier im Hintergrund noch rumgearbeitet habe, jetzt mal richtig nochmal. Ach, jetzt fange ich hier auch nochmal an zu stottern, weil du hier nicht im Mund hältst. Das ist aber also, wenn ihr Dokumente habt, ja, Mo, wie er live erlebt, wenn ihr Dokumente habt und wollt die einscannen, dann nehmt ihr normalerweise einen Scanner. Das ist ziemlich aufwendig, nervig und es geht nicht ganz so schnell. Und wenn man unterwegs ist, kann man das auch nicht machen. Abhilfe schafft der Cam-Scanner. Ich war sehr skeptisch am Anfang. Wie soll das funktionieren, mit der Kamera ein Dokument vernünftig abzuscannen, so dass man es auch tatsächlich noch lesen kann? Es funktioniert. Zumindest mit einer einigermaßen guten Kamera mit Autofokus. Hier das Google Nexus S benutze ich dafür. Hat ja auch nur 5 Megapixel, ist aber perfekt dafür geeignet. Offenbar, denn also selbst schwierige Dokumente, die schwierig zu lesen sind, bei einigermaßen guter Beleuchtung, allerdings auch bei wirklich, wenn es nicht ganz so eine kleine Schrift ist, bei mittlerer Beleuchtung, es muss keine Studiolampe drauf sein, ja, das ist der Wahnsinn, hinhalten, abscannen, der Scanbereich wird schon fast immer gut automatisch erkannt. Wenn nicht, kann man ihn fein justieren mit eingeblendeter Lupe ganz genau, wo man den Punkt ablegen kann. Dann wird das Bild bearbeitet, speziell dafür, eben wie für Schriftdokumente einzuscannen. Und dann habt ihr tatsächlich ein Dokument, das ihr lesen könnt. Es ist faszinierend, es ist unglaublich. Ich habe meinen Scanner abgemacht. Ich brauche keinen Scanner mehr. Ich mache das tatsächlich mit dem Handy. Die Ergebnisse sind recht gut, zumindest wenn man Textdokumente haben will, die man danach auch noch entziffern kann. Es funktioniert richtig. Es gibt eine kostenlose Version, die schon einiges kann, wo Werbung eingeblendet wird. Während ihr das Programm benutzt, es gibt auch eine Vollversion, wo die Werbung dann nicht mehr eingeblendet wird. Ich kann es nur jedem raten, wenn ihr eine Autofokuskamera habt, probiert es mal aus mit der kostenlosen Version, ob es euch zusagt. Es ist wirklich schön und es geht schnell. Es geht schnell und es wird alles automatisch in PDF-Dateien abgelegt. Und zwar auch mehrere Seiten. Also man kann zu einem bestehenden PDF-Datei so viele Seiten reinmachen, wie man möchte. Seitdem es gibt natürlich Speicherbegrenzung, klar. Und kann damit so, also ein mehrseitiges Dokument einfach Seite für Seite scannen. Und das Handy speichert es als PDF ab. Und ihr könnt es sogar direkt an Google Docs schicken oder per Mail verschicken und so weiter. Und eben alles im PDF. Einziges Manko ist, es geht nur PDF. Das ist schade. Leider kann man die einzelnen Bilder nicht mehr abspeichern als zum Beispiel JPEG oder PNG-Dateien. Das finde ich etwas schade. Aber wer eben mit dem PDF-Format da gut auskommt, der kann das auf jeden Fall machen. Okay, dann komme ich jetzt noch schnell zu meiner App, dass wir mal zum Ende kommen. Ja. Wir ziehen wieder mächtig. Ja. Und zwar ist meins wieder ein Spiel. Pool Master heißt es. Ist kostenlos aus dem Market zu ziehen. Hat unglaubliche 1,8 Megabyte. Deswegen unglaublich, weil grafisch ist es nämlich sehr gut gemacht. Man kann damit 8-Ball- und 9-Ball-Games machen. Also kennt ihr ja 8-Ball, also volle halbe, beziehungsweise 9-Ball, wo es um die Zahlen geht. Allerdings spielt man halt nur alleine. Es gibt einmal der Practice Mode, da kann man dann ohne Zeitlimit einfach spielen. Regeln werden nicht unbedingt direkt beachtet. Na Also super. letztendlich kann man reinmachen, was man will. Man muss also selber gucken, dass man richtig spielt. Pff. Und dann gibt es noch den eigenen Spielmodi. Da geht es um Zeit. Man hat eine gewisse Zeit, bestimmte Kugeln zu versenken. Auf dem Handy sehr schön, allerdings ein bisschen klein. Also mit dem Zielen ist es ein bisschen schwierig. Auf dem Tablet macht es mehr Spaß. Okay. Und Allerdings habe ich festgestellt, es braucht ziemlich Ressourcen. Also mein Akkus ist da ein bisschen überfordert. okay. Funktioniert zwar, aber jetzt beim Berechnen der Kugeln ruckelt er manchmal ein bisschen. Das macht der Sensation nicht. Allerdings, wie gesagt, beim Sensation ist es halt dafür sehr klein. Okay. Puh, aber grundsätzlich mal ein Blick wert, insbesondere für Leute, die Pool spielen. Die Steuerung ist sehr gut gemacht. Das würde ich mir wünschen mit einem richtigen Spiel, wo man auch gegeneinander spielen kann. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu. Gut. Ja. Dann kommen wir zum Schluss jetzt, weil wir haben ja jetzt durch das technische Problem ja schon ein bisschen überzogen. Ja, ja und gut, also das war's dann mit dem Uncast für heute. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, die ihr loswerden wollt, oh ja, das ist sehr schön, dann könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Bei uncast.netcast.com oder über Twitter @androidcast. Ja. Oder ihr schreibt auf Facebook Quatsch, uncastpage. Ja, genau. E-Mails geht auch an uncast@thenetcast.com und immer die Mehrzahl beachten: thenetcast.com. Das S hinten. Yeah. Und ja, damit sage ich mal, habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche und tschüss. Tschüss.